Du sagtest dir, Amor, das heißt ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem mich lieben von hundertmal tief? Amor, sagtest du das nur so, weil es dazu gehört? Worte sind billig, sind manchmal so billig, man redet sie selber ein. Alles das muss so sein. Hast das auch du getan? Sinnliche Spiele und falsche Gefühle, und nun willst du wieder ein neues Ziel finden. Willst dich nicht mehr an mich binden. Stehst da gepackt, ist dein Koffer. Was gewesen, ist gewesen. Ein Tick, Amor, ein schönes Tick, Amor. Bando begleit Musik. Für Sommertage, mir kam nicht in Frage. Und ich hab geglaubt, dass mit uns geht's so weiter. Jetzt bin ich leider gescheiter, aber ich kann nicht bestreiten, dass es schön war, dass es schön war. So geh den Weg, du hast ihn selbst gewählt. Wenn dich hier nichts mehr hält, ich werde leben, auch ohne dich leben, und werden die Tage für mich noch so schwer sein, werden die Nächte auch leer sein. Irgendwann werd ich vergessen, es wird Schluss sein, denn es muss sein. Du willst es so, ich weiß, du willst es so. Was sagst du anderswo? Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Du willst ein neues Ziel finden, dich nicht mehr an mich binden. Stehst da gepackt, ist dein Koffer. Was gewesen, ist gewesen. Dein Tief, Amor, ein schönes Tief, Amor. War nur Begleit Musik für Sommertage, mehr kam nicht in Frage. Und ich hab geglaubt, dass mit uns geht's so weiter. Bin ich leider gescheiter, aber ich kann nicht bestreiten, dass es schön war, oh so schön war.